Kolumne hieß Wie bei uns in Amerika und darüber stand ein Zitat. Ich bin Mitt Romney und ja, das ist mein Vorname. Ich glaube an ein Amerika, wo Millionen Amerikaner an ein Amerika glauben, dass das Amerika ist, an das Millionen Amerikaner glauben. Wie gesagt, das sind Worte von Mitt Romney, dem Kandidaten für das Amt des Präsidenten der USA. Glaubt man den Medien, ist die wichtigste Fürsprecherin des Kandidaten Obama seine Frau Michelle, die wichtigste Fürsprecherin des Kandidaten Romney, dessen Frau Anne. Die Kernsätze ihrer Reden als Höhepunkte der Parteitage von Demokraten und Republikanern ausgerufen gingen so. Ich habe aus erster Hand erfahren, sagte Michelle Obama, dass Präsident zu sein dich nicht verändert. Es zeigt, wer du bist. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber heute liebe ich meinen Mann sogar noch mehr als vor 4 Jahren. Und ich liebe ihn immer noch, sagte Anne Romney, den Jungen, den ich auf einem Highschool-Tanzabend kennengelernt habe. Mitt und ich führen eine echte Ehe. Ihr könnt Mitt vertrauen. Er ist der Mann, den Amerika braucht. Er wird nicht versagen. Bekenntnisse, die über den Mann entscheiden sollen, den die Medien zum stillen Gaudium der Herren Gates, Buffett und ihrer Klassenkameraden den mächtigsten der Welt nennen. Wäre das Land der Freien und Mutigen etwas freier und mutiger, hätten die Damen sich kürzer fassen können. Wählt meinen, er hat den längsten. Der Präsident der USA ist der Präsident der USA, ist der Präsident der USA. Irgendwann ist er auch noch Republikaner oder Demokrat und irgendwie muss er auch heißen Reagan, Clinton, Bush, Obama. Das war hier vor 4 Jahren zu lesen. Der Obamas Anfang innewohnende Zauber hatte sich ein Jahr nach Amtsantritt als ein unziemlich fauler erwiesen. Nun, am Ende der ersten Wahlperiode, die seine letzte gewesen sein könnte, ist Obamas geflügeltes Wort Yes, we can eine gute Antwort auf die Frage, ob es ihm gelingen werde, George W. Bush keine Schande zu machen. Sollte Mitt Romney gewählt werden, wird er ein ebenso braver Nachfolger Obamas werden. Dass er ein reaktionärer Flachkopf ist, wie die meisten geschäftstüchtigen Mittelständler der neuen wie der alten Welt, wird außer dem Spott einiger Kabarettisten keine Folgen für die Amtsführung haben. Das Amt lassen sowieso andere für Mr. President führen, wie einst für Ronald Reagan, den noch vor George W. blödesten Blödmann im Weißen Haus. Es gibt keinen Neuschnee, wenn du aufwärts gehst und dich hoch aufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, du ganz allein, dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir da gewesen, schrieb Tucholsky. Vor mir war Degenhardt. Uns ist es nicht genug, in jedem 4. Jahr ein Kreuz zu malen. Wir rechnen nach und nennen es Betrug, wenn es gar keine Wahl gibt bei den Wahlen. Vor Degenhardt war Kraus. Der Parlamentarismus ist die Kasernierung der politischen Prostitution. Vor Kraus war Lenin. Einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament niederhalten und zertreten soll, das ist das wirkliche Wesen des bürgerlichen Parlamentarismus. Die USA, die größte der bürgerlichen Demokratien, seit 1917 dem Motto ihres Präsidenten Woodrow Wilson verpflichtet, to make the world safe for democracy, sind die Probe aufs Exempel dieser Herrschaftsform. Da zur Teilnahme an den Wahlen dort nur berechtigt ist, wer sich in ein Wählerverzeichnis hat eintragen lassen und viele die Registrierung scheuen, liegt der Anteil der Wähler an der Bevölkerung solide unter 50%. Sieger einer solchen Wahl ist, wem etwas mehr oder weniger als ein Viertel der Registrierten seine Stimme gegeben hat. Dass etwas mehr oder weniger als 3/4 ihn nicht gewollt haben, who cares? Wie auch in Deutschland, wo die mächtigste Frau der Welt 2009 von knapp 24% der Wahlberechtigten zur strahlenden Siegerin über ihren Banknachbarn Steinmeier gekürt wurde. Zwischen den Wahlen gibt es im Parlament ein bisschen Hickhack, wo es um nichts geht, und allumfassende Einigkeit, wo es drauf ankommt. Wenn die Parteien einmal nicht zusammenfinden, kommen sie, wie in Athen und Rom, unter die Vormundschaft eines Bankiers. Accomplished hat diese Demokratie ihre Mission, wenn nichts mehr zur Wahl steht. Perfekt ist sie erst dort, wo es sie nicht mehr gibt, jedenfalls nicht in irgendeinem Sinn, den die Worte Demos, Volk und Kratia, Herrschaft, machen könnte. Eine gut funktionierende Demokratie, so lässt sich das Wort von Peter Hacks übers Drama fortschreiben, erkennt man darin, dass das Volk in ihr stört. Das hat manche auf die Idee gebracht, der Herrschaft des Volkes durch Plebiszite aufzuhelfen. Ein Einfall, der durch das Erlebnis, dass 3/4 der Volksvertreter in der Euro-Krise seit vielen Monaten dezidiert gegen den Willen von 9/10 des Volkes entscheiden, neu beflügelt wurde. Unbedacht, aus Kalkül oder Beschränktheit, bleibt dabei, dass es mit dem Willen des Volkes beim Abstimmen dieselbe Bewandtnis hat wie beim Zeitungskauf. Am Ende gewinnt Bild bzw. das größte Übel, weil in der Gesellschaft der Ungleichen immer der gewinnt, der die Mittel hat, die Fragen zu formulieren und die zur erwünschten Antwort erforderliche Stimmung zu machen. Der einst von Helmut Schmidt benannte Zustand, gegen die Bild-Zeitung kann niemand Deutschland regieren, würde in den Tolleren überführt, dass die Bild-Zeitung selber regiert. Alles in allem, das sei zugegeben, lässt es sich in bürgerlich-demokratischen Staaten einigermaßen aushalten. Freilich ist parlamentarische Demokratie ein Luxus, den man sich muss leisten können. Die Duldung der bürgerlichen Herrschaft, die ihr Zweck ist, wird durch Almosen und Versprechen erkauft. Das kostet. Wo nicht genug da ist vom Nervus Rerum, um mehr als aller Klick ihr bisschen Saus und Braus zu finanzieren, wo der Mangel verwaltet werden muss in beständiger Furcht vor dem Aufstand der Hungernden und Kujonierten, hilft nur noch autoritäre Führung, Diktatur, Monarchie, ideologisch abgesichert durch einen allein selig machenden Aberglauben und dessen Funktionäre. Ob Frau Clinton und Herr Westerwelle das wussten, als sie Demokratien an den Horizont des arabischen Frühlings in Ägypten, Libyen, Syrien malten und es dennoch taten, weil Mubarak, Gaddafi und Assad einer neuen Kolonialisierung im Weg standen oder noch stehen, oder ob sie sich an ihren eigenen Freiheitsphrasen blöd geredet haben? Ich meine, ja. Beide und ihren gesamten Anhang in Politik und Leitartikel zu blamieren, genügte ein kurzes Video, das den Vereinsgründer des Islam veralbert. In Benghazi, wo alles begann, brachten die Verbündeten von gestern den Geschäftsträger der USA um. Der Führer der Hamas verlangte vom Präsidenten, den Produzenten des Filmchens aufzuhängen. So weit werden Obama oder Romney nicht gehen können, doch keiner in der westlichen Welt, ausgenommen ein paar Faschisten, die eine Chance zur Verbreitung ihres Rassenhasses wittern, traut sich noch, die Mordbrenner zurechtzuweisen, ohne zuvor seinen Abscheu vor dem widerwärtigen Machwerk ausgedrückt zu haben. Nach diesem Muster, zu finden in allen Blättern, hier zitiert aus der illustrierten Fokus. Tote, Verletzte und Botschaftsangehörige in Angst. Bei Protesten gegen das Mohammed-Schmäh-Video kam es in zahlreichen Ländern zu Gewaltausbrüchen. Innenminister Friedrich kündigte Maßnahmen gegen Provokateure in Deutschland an. Gruppen und Organisationen, die die Islamisten auch in Deutschland provozieren wollen, indem sie beispielsweise diesen unsäglichen Mohammed-Film verbreiten wollen, müssen wissen, dass sie grob fahrlässig Öl ins Feuer gießen. Deswegen muss man dem auch Einhalt gebieten. Mit voller Hose steht er da, der Held der Demokratie. Seine Frau Annette wird sagen, dass sie ihn noch immer so liebt wie auf der Schulbank.